Zwei Jünger gingen voll Not und Zweifel, traurig war ihr Gesicht. Doch da kam Jesus und sprach mit ihnen, und plötzlich wurde es Licht. Bleibe bei uns, weil es Abend wird, bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist, bleibe bei uns, o Herr. Herr, deine Wege, die du mich leitest, kann ich oft nicht verstehen. Doch weil du mitgehst und um das Ziel weißt, will ich sie gern mit dir gehen. Bleibe bei uns, weil es Abend wird, bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist, bleibe bei uns, o Weil wir dein sind mit Leib und Leben, komme, was immer mag. Wir mögen fallen, in Not verzagen, bei dir ist Hilfe und Rat. Bleibe bei uns, weil es Abend wird, bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist.